Ihr habt gewählt. Nostalgie oder Fortschritt? McMahon vs. Triple H. Jetzt, hier im Wrestling-Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling-Quartett, dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WET-Mitglieder und du. Ich bin der Rodek und möchte mich im Vorfeld für das tolle Feedback unserer ersten Ausgabe bei euch allen bedanken. Wie im Cold Opener schon erwähnt, ist unser Thema heute Nostalgie oder Fortschritt? McMahon vs. Triple H. Das Ganze ist natürlich ein eher schwer zu bewertendes Thema, da McMahon das Ganze ein paar Tage länger gemacht hat als der gute Hunter bisher. Dennoch bin ich recht optimistisch, dass wir hier genügend Gesprächsstoff haben werden. Dann kommen wir nun zu unseren Teilnehmern. In der ersten Ausgabe war er schon mit dabei und hat sich darauf gefreut, wieder mit dabei sein zu können, wenn es um WWE gehen wird. Hier ist er, unser WE-WhatsApp-Admin, der El Brando, unser Benny. Hallo, ich grüße dich. Wunderschönen guten Tag. Wenn es um Podcasts geht, ist er hier einfach nicht mehr wegzudenken. Egal ob Preview, Review, Flashback oder Weekly-Format. Jetzt auch im Wrestling-Quartett. Hier ist er, die Stimme von wrestling-infos.de aus dem hohen Norden. Unser Silent-Pflücker, der Andi. Hallo, wie geht's dir? Ja, Mahlzeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz begeistert, ob der Professionalität, die hier vorherrscht mit Cold Opening, begeisternden Anmoderationstexten, also das gibt's bei uns natürlich nicht. Umso sprachloser und begeisterter bin ich, dass ich hier mal dabei sein darf. Herzlich willkommen, alle Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, dass wir dann auch direkt loslegen und dementsprechend auch zu unserer nächsten Sprachnachricht kommen. Auch er war bei der letzten Ausgabe schon dabei und hat es sich nicht nehmen lassen, auch in unserer zweiten Ausgabe mit uns allen seine Meinung zu teilen. Hier kommt Jace. So, guten Abend. Also, heute geht's also um McMahon und Triple H. Um das Ganze kurz zu fassen. Ich denke, zu McMahon, seine Persönlichkeit braucht man nicht viel zu sagen, aber es ist halt krass, wie lange sich das Ganze gehalten hat. Ich meine, bei McMahon hast du Jahre, Jahrzehnte, die einfach das Business bei ihm funktioniert hat. Und bei Triple H, so klar, er hatte eine coole WrestleMania, er hatte eine coole NXT-Zeit. Das musst du ihm lassen. Aber ich denke einfach, es wird sich noch zeigen, ob Triple H wirklich an das rankommt, was McMahon aufgebaut hat. Bisher bin ich mit vielen Punkten positiv. Ich finde es bei Triple H schade, was er mit der Tag Division macht. Und ich finde es bei Triple H tatsächlich schade, was er mit den Midcard-Titeln macht. Bei McMahon waren die Midcard-Titel nie so unwichtig, wie sie bei Triple H sind. Die werden nicht mehr bei Pay-Per-Views defended. Die Reigns sind einfach lachhaft, wenn wir jetzt mal von Gunther absehen. Und ja, ich finde es einfach schade. Aber trotzdem finde ich, Triple H macht viele Dinge richtig. Ich finde aber trotzdem, du kannst es nicht mit McMahon vergleichen. Der hatte einfach viel mehr Berufserfahrung und war einfach um Welten besser. So, das war Jace. Jace findet es krass, wie lange sich McMahon in diesem Business gehalten hat und ist der Meinung, dass es sich noch zeigen wird, ob Triple H an das herankommt, was McMahon aufgebaut hat. Des Weiteren ist er mit vielen Dingen positiv, was Triple H betrifft. Findet es aber schade, was er mit der Tag Division macht und auch, was er mit den Midcard-Titeln macht. Zum Schluss sagte er noch, dass McMahon um Welten besser war. Auch in dieser Ausgabe würde ich es mit euren Antworten gern wieder abwechselnd machen. Dementsprechend würde ich mit Benny anfangen und danach dann zu Andy kommen und es dann von Nachricht zu Nachricht abwechseln, sodass wir hier eine faire Aufteilung haben. Also, Benny, was sagst du zu dem, was uns Jace hier mitgeteilt hat? Bitteschön. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Sache ist einfach die, Vince McMahon hat eine Wrestling-Vergangenheit in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht, wie das bei Triple H so ist, auch wenn er jahrelang dabei war. Mit den Titeln, mit den Midcard-Titeln, da würde ich nicht so mitgehen, denn da gab es auch stellenweise bei Vince McMahon sehr viele Schwächen. Zum Beispiel The Miz mit Intercontinental Champion oder dass Dean Ambrose irgendwie längster US Champion war, obwohl er nie verteidigt hat. Ich persönlich finde die Tag Team Division, ja, da müssten wir drauf eingehen, denn die verrottet gerade unter Triple H. Es gibt keine richtigen Tag Teams gefühlt mehr. Beziehungsweise die, die man hat, die richtigen Tag Teams, werden irgendwie unter Wert verkauft. Das sehen wir ja jede Woche. Und ja, ob McMahon besser ist als Triple H, lässt sich, glaube ich, jetzt noch nicht beantworten. Vince McMahon war einer, der sich versucht hat, immer wieder neu zu erfinden. Siehe die Attitude Era, siehe die Ruthless Aggression Era. Gut, die PG Era, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die können wir in die Tonne treten. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich persönlich, dass Vince McMahon ein wenig mehr Ahnung vom Wrestling hat als Triple H. Vielen lieben Dank, Benny. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zum Andy. Andy, bitteschön, wie ist deine Meinung über das, was Jace gerade gesagt hat? Ja, ich greife mal das auf, was Jace gesagt hat und auch was Brando gesagt hat. Ich kann das in Ansätzen gut nachvollziehen, erstmal herzliche Grüße, sehe es aber im Ergebnis tatsächlich komplett anders. Also für mich ist Hunter tatsächlich um Welten besser als Vince. Ich halte die Aussage, dass Vince, das sagte Brando ja auch so schön eben, dass Vince das Business immer neu erfunden hat und immer neu wieder versucht hat mit Impulsen zu beleben, also da gehe ich mit, da habe ich keinen Dissens, aber ich glaube, man muss trennen zwischen dem Chef der Company und dem Chief of Creative, und Vince war beides und Hunter ist aktuell nur der Chief of Creative, und ich glaube, der Chief of Creative, der muss A, Ahnung haben vom Wrestling, und er muss B, Ahnung haben vom Storytelling, und so viel Ahnung Vince vom von der Business-Seite hatte, so fragwürdig, finde ich, waren die ganze Zeit über seine Wrestling- und seine Booking-Entscheidung. Vince konnte eine Sache richtig gut, er konnte die Inszenierung konnte er richtig. Er hat die erste WrestleMania erfunden, er hat dann diesen Show-Aspekt, der beim Wrestling immer extrem war und bis heute ein extrem prägender Faktor ist, den hat er ja zu ganz neuen Sphären emporgehoben. Aber was Vince, finde ich, wirklich nicht so gut konnte, und nachher war es sogar, gelinde gesagt, eine Katastrophe, war tatsächlich klassisches Wrestling-Booking. Und da wird ganz häufig auch mal die Attitude-Ära genannt. Also A, ist die Attitude-Ära etwas, was, das sage ich auch bei uns im Podcast immer, finde ich, schwierig ist in Bezug auf das Altern. Also die Attitude-Ära sieht heute teilweise richtig peinlich aus im Vergleich zu dem, was sie früher war, als sie richtig cool aussah. Und B, selbst wenn man das anders sehen wollte, und ich akzeptiere hier jede andere Sichtweise, aber selbst wenn man das anders sehen wollte, ist ja auch die Attitude-Ära nicht unbedingt in Gänze auf Vince McMahon zurückgegangen, sondern er hat sich ein Stück weit sogar ja dagegen gesträubt. Also sie ist ihm sozusagen, auch wenn natürlich die Details da immer dem Streit ausgeliefert sind, aber sie ist nach vielem, was man so gehört hat, ja, sag ich mal, Vince Rettung fast wider Willen gewesen, weil er natürlich irgendwo immer diesen Faible für die Fäkalsprache wohl gehabt zu haben schien, und das war wohl immer schon so, aber er wollte ja eigentlich immer so in diese große Mainstream-Inszenierung und so weiter. Und darüber ist ihm nachher in der PG-Ära das Booking aber völlig aus der Hand geglitten. Und ich habe da auch nie eine Konstanz gesehen. Ich sehe auch bei den Midcard-Titeln habe ich bei Vince auch kaum brauchbares Booking gesehen. Ich bin vollkommen bei euch, dass das Booking von Hunter bei der Tag- und Midcard-Division auch so eine Sache ist. Allerdings finde ich, dass es bei den Midcard-Titeln tatsächlich besser wird. Also Gunther war finde ich, eine großartige Regentschaft, hat Jace, glaube ich, auch gesagt, zu Recht. Und mit LA Knight ist es okay, will ich mal sagen. Hat man schon tausendmal schlechter erlebt. Die Tag-Titel sind tatsächlich ziemlich lost. Bei den Jungs und bei den Mädels. Das sehe ich genauso. Aber ich glaube, dass Hunter da langsam anfängt, auch den Fokus drauf zu legen. Wenn man sich mal die Tag-Division anguckt, da sieht man tatsächlich auch so ein bisschen intensiver werden die NXT-Sprache oder die Schrift, die Hunter bei NXT, sag ich mal, dem Brand aufgedrückt hat, da kommen jetzt immer mehr fertige Teams rein. Also die Zeiten wo wir, wie es bei Vince war, immer Teams zusammengewürfelt haben. Die sind wohl noch nicht in Gänze abgeklungen, aber ich finde tatsächlich, dass Hunter jetzt zunehmend schon fertige Teams aus anderen Ligen jetzt dazu holt. Ich meine, die Big City Machine Guns sind zwar jetzt eher random, aber relativ flott sogar Champion geworden. Bei den Mädels passiert da jetzt auch was. Haben wir auch in Saudi-Arabien gesehen. Das sieht auch langsam sukzessive besser aus. So dass ich tatsächlich, wenn man, ich bin ja gerade bei der PG-Ära intensiv wieder zurückgekommen. Wenn ich die PG-Ära vergleiche mit dem, was wir jetzt haben, und ich weiß nicht, die PG-Ära, von wann ging sie los? Keine Ahnung, 2010 bis 2020 ungefähr, 22, keine Ahnung. Dann ist das, was seit Hunters Übernahme bookingmäßig passiert, also ich finde, da liegen tatsächlich Welten zwischen. Und deswegen ist für mich Triple H der bessere Booker, der deutlich bessere Booker, der auch, glaube ich, mehr Ahnung vom Wrestling als solches hat. Vince großes Plus war immer die Inszenierung, dass das Think Big und immer irgendwie noch neue Marktmodalitäten aufzutun. Das alles soll Hunter aber gar nicht bringen. Dafür hat man jetzt ganz andere Köpfe. Und deswegen gucke ich nur das Booking an. Und da finde ich Hunter tatsächlich deutlich stärker als Vince. Vielen lieben Dank für eure Ausführungen. Damit würde ich auch schon zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und die ist von The Underground aus unserem Board. Allerdings, bevor ich die Nachricht abspielen werde, möchte ich euch noch sagen, dass er sich vor kurzem von einer Operation erholt hat und deswegen vielleicht nicht so ganz klar zu hören ist. Aber sein Einsatz unter diesen erschwerten Umständen dennoch hier mit dabei sein zu wollen, ist aller Ehren wert und deswegen gehen auch gleich mal ein paar Grüße und Genesungswünsche an ihn raus. Und hier ist er nun, The Underground. Also, welches Produkt fand ich besser? Das von Vince oder das Produkt, das Hunter uns jetzt bringt? Und für mich ist die Antwort hier ziemlich eindeutig. Das heutige Produkt ist wesentlich konsistenter und baut die Storys Wochen für Wochen auf. Klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gerade so etwas wie das Final Testament, das gefällt mir jetzt zum Beispiel gar nicht, aber ansonsten, die Charaktere sind besser, sie sind konsequenter und die, was mir wichtiger ist, die Leute vergessen nicht. Sie bleiben dabei. Ein Jey Uso hat nicht vergessen, was letztes Jahr passiert ist. Ein Xavier Woods und ein Kingston trennen sich langsam voneinander. Deswegen für mich klare Antwort, die WWE heute ist wesentlich besser als die WWE unter Vince McMahon. Für The Underground ist die Antwort auch so ziemlich eindeutig, wie sie für dich war, Andy, denn er sagt, dass das aktuelle Produkt für ihn wesentlich konsistenter ist und baut die Stories Woche für Woche auf. Natürlich sei nicht alles Gold, was glänzt, und als Beispiel hierfür nennt er dann mal das Final Testament. Dennoch seien die Charaktere besser und konsequenter. Und was ihm persönlich wichtig ist, ist, dass die Charaktere nicht vergessen. Also als Beispiel hierfür nennt er jetzt mal einen Jey Uso, der nicht vergessen hat, was letztes Jahr passiert ist. Und auch, dass sich einen Xavier Woods und Kofi Kingston nur langsam voneinander trennen, findet er gut, anstatt dass wieder so ad hoc schnell passiert. Und das sind halt dann nur ein paar Beispiele gewesen, weswegen er ganz klar findet, dass die WWE unter Hunter besser ist. Wie seht ihr die Punkte, die Underground hier angesprochen hat? Andi, du bist wieder an der Reihe und danach ist Benny dann dran und dann wieder umgekehrt. Ja, vielen Dank. Erstmal herzliche Grüße und gute Besserung. Und ich finde es ziemlich cool, dass unser Underground gerade seine Ausführung gemacht hat, nachdem ich eben einen relativ langen Monolog beendet hatte. Denn ich hatte das Gefühl, er hat alles das unterstrichen, was ich gesagt hatte im Vorfeld. Und fühle mich dann bestätigt. Und wenn er mich bestätigt, das ist ja wie so ein halber Ritterschlag. Ich habe einmal gegen The Underground in so einem Quiz mal angetreten und natürlich haushoch verloren. Sein Partner war auch noch Jens. Ja, was soll denn da überhaupt noch passieren? Und nee, er hat's wirklich genau richtig, finde ich, gesagt. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich in meinen Ausführungen noch gar nicht drin hatte, war dieses konsequente Storytelling. Auch das, wie er sehr schön sagte, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber einer dieser wichtigen Aspekte bei den Sachen, die glänzen, sind so kleine Nuancen, kleine Details. Nicht nur Jey Uso hat nicht vergessen, was war, auch Sami Zayn hat nicht vergessen, was mal war. Natürlich hat das alles jetzt so ein bisschen den Touch von kaltem Kaffee, den man nochmal aufwärmt. Klar, das hatten wir alles schon mal. Soll jetzt Sami Zayn in die Bloodline? Und wie ist das mit dieser familiären Hintergrundsituation? Das ist alles schon mal da gewesen, natürlich. Aber ich find's cool, weil es zumindest weitererzählt wird. Das hätte es bei Vince in seinen letzten Jahren in der Form so kaum gegeben. Da hättest du immer im Hinterkopf die Situation haben müssen, dass er alles über den Haufen wirft und vielleicht sogar noch während die Show gerade live on air ist. Das sind ja nur auch keine Horrorgeschichten. Es ist ja nur wirklich Fakt, dass Vince die Show teilweise, während sie bereits lief, noch umgeschrieben hat, dahingehend, dass spätere Segmente noch Änderungen unterzogen worden sind. Und das, was vor ein, zwei Jahren mal war, das hat sowieso gar keinen mehr interessiert, weil Vince ja immer sagte, und damit lag er teilweise auch gar nicht mal falsch, die Leute vergessen eh, was vor 5 Wochen war. Und ich finde es aber gerade wichtig, auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass man auf Netflix ja bald läuft, dass du kontinuierliches Storytelling betreibst und eben nicht die Charaktere alles vergessen lässt, was mal war. Und deswegen finde ich, hat unser Underground hier einen ganz wichtigen Faktor noch gebracht. Es sind meistens die Details, die Geschichten groß werden lassen. Und das ist so ein kleines Detail, das große Auswirkungen hat. Ich unterstütze hier alles, was er gesagt hat. Vielen lieben Dank. Benny, wie sind deine Ausführungen zu dem, was wir gerade gehört haben? Oder Ergänzungen? Ja, Andi hatte gerade gesagt, hier Bloodline. Mit Jey Uso und Sami Zayn und Jim Uso und Roman Reigns. Mir persönlich geht diese Storyline langsam auf den Sack, sage ich euch so, wie es ist, weil sie dreht sich gefühlt im Kreis. Mit der Sache zu The Underground erstmal. Ne, alles Gute und wird wieder, hoffe ich, gute Besserung. Bei mir ist halt so, Hunter er versucht so viele Baustellen zu betreiben oder die zu beenden, aber irgendwie auch nicht ganz konsequent. Mir dauern die Storylines oft zu lange. Ich vergleiche das immer gern mit so einem Sprinter oder so einem Dribbler beim Fußball, der den Ball versucht ins Tor zu tragen, bis er dann die Flanke schießt und das Tor fällt so. Oder selber mal abzieht. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das Beispiel die Wyatt Six, die man groß irgendwie angekündigt hat, die aber jetzt schon wieder halb warm sind. Und das hätte Vince genauso gut gekonnt. Ja, das wäre jetzt erstmal so meine Einstellung dazu gewesen. Erstmal so deine 50 Cent zu dem Ganzen. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir großen Schrittes nach vorne und machen weiter mit der nächsten Sprachnachricht. Und die ist von Philipp Fromm und der hat Folgendes zu sagen. Moin, ich hoffe, es ist nicht zu spät für meine Sprachnachricht. Jetzt folgt sie hier. Also ich finde, dass Triple H besseres Wrestling bookt und halt viel offener ist als Vince McMahon. Bei Vince McMahon war es ja so, dass zum Beispiel kein Wrestler in den Indie-Ligen oder sonst wo auftauchen oder auftreten durfte. Das haben wir jetzt mit Shinsuke Nakamura und auch mit sämtlichen anderen ja auch schon bei Triple H jetzt komplett überarbeitet, was ich sehr gut finde. Des Weiteren, dass Triple H versucht, die älteren Wrestling-Fans anzusprechen, indem er zum Beispiel die alten Stories so ein bisschen aufleben lässt, alles, was schon mal gesehen wurde, auch nochmal ein bisschen wiederholt, ist jetzt nicht immer gut, aber zum größten Teils. Und dass man auch offener ist für die Talente, die Vince zum Beispiel rausgeschmissen hat, dass die jetzt wieder eingestellt teilweise werden, weil sie halt echt überzeugen oder halt auch nicht, wie auch immer. Ja, das dazu. Alright, ich fasse nochmal kurz zusammen. Philipp findet, dass Triple H besseres Wrestling bookt und auch offener ist, was Auftritte im Indie-Bereich angeht. Auch mal sehr interessant. Als Beispiel nennt er hierfür Shinsuke Nakamura. Und zusätzlich findet er auch, dass Triple H die älteren Fans dahingehend anspricht, als dass er beispielsweise ältere Storys nochmal aufleben lässt. Auch, dass Talente eingestellt bzw. wieder eingestellt werden, die unter McMahon gefeuert wurden. Seht ihr das Ganze ähnlich? Wie seht ihr das mit den Auftritten im Indie-Bereich und dass Worker wieder zurückgeholt werden wurden, wie auch immer, die mal unter Vince ihren Job verloren haben? Benny, bitteschön. Erstmal liebe Grüße an Philipp. Ich bin leider überhaupt nicht seiner Meinung, denn ich finde Triple H, er meinte, es offener, was Auftritte im Indie-Bereich angeht. Ja, das ist alles schön und gut. Du hast aber mit Shinsuke Nakamura in der WWE im Moment eh nichts zu tun. Dann kannst du ihn auch durch die Indies touren lassen. Es ist ja nicht so, als würde er einen Seth Rollins oder einen Roman Reigns in die Indies schicken. Das funktioniert, das passiert ja nicht. Wir haben einen Undercarder, würde ich jetzt mal so sagen. Shinsuke Nakamura hat sich leider dahin entwickelt, ein Undercarder zu sein, der jetzt in die Indies geht. Yeah, super cool. Für die Indies super geil. Kein Verlust für die WWE. Dann hatten wir, sagte er, dass er ältere Stories nochmal aufleben lässt. Das ist immer wieder an dem Punkt. Vince McMahon hat das auch gemacht. Der hat halt nicht ältere Stories hochleben lassen, sondern er hat halt jedes Mal irgendwelche Legenden gebuckt. Siehe Undertaker, was Triple H natürlich mit The Rock bei WrestleMania auch gemacht hat. Weiß ich nicht. Ich finde, Triple H baut im Moment auch keine richtigen Stars auf. Ich fand zum Beispiel, weil Andy vorhin meinte, Saudi-Arabien, die Niederlage von Bronson Reed gegen Seth Rollins fand ich total unnötig. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und zu den Talenten, ne? Ja, es wurden Talente eingestellt, es wurden aber auch sehr viele Talente entlassen, beziehungsweise deren Verträge nicht verlängert, wie zum Beispiel ein Baron Corbin, der mir im Tag Team mit Bron Breakker sehr gut gefallen hat. Da wurde leider nicht weiter drauf aufgebaut. Lieber hat mal Bron Breakker genommen, hat ihm irgendeinen, ich glaube, den Intercontinental Champion gegeben, den er eine Woche später wieder verloren hat und ihn dann wieder zurückgewonnen hat, was für mich auch keine konsequente Booking-Entscheidung war. Alles klar. Andi, bist du wieder am Start? Und wenn ja, was möchtest du zu den Punkten sagen, die Philipp hier angesprochen hat? Ja, erstmal herzliche Grüße auch von mir. Und ich bin bei ihm tatsächlich. Ich sehe es so wie er. Also was die Indies angeht, da bin ich mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Es war also die Sache mit Nakamura, das war so ganz nett. Benny sagte, gut, ist ja ein Undercarder, also so weit würde ich nicht gehen, aber in der Tat Nakamura ist nicht annähernd vergleichbar mit dem, was er bei New Japan für eine Rolle gespielt hat und auch, was er bei WWE ja teilweise schon mal für Rollen vor einigen Jahren, ist ewig her, gespielt hat. Aber er ist ja gerade in Japan also schon wirklich eine Nummer, muss man sagen. Und es war ja nur nicht Nakamura oder nicht nur Nakamura, es war ja auch AJ Styles, der in Japan auch eine große Nummer ist und auch in Amerika tatsächlich immer noch. Ja, also der tritt auch bei WrestleMania auf regelmäßig, macht da zwar dann den Job, aber Nakamura und Styles sind eben beides Leute, die, ich sag mal, auf ihrem Weg nach draußen sind, die ihre Knochen im Laufe ihrer Karriere wirklich arg strapaziert haben, beide auch drüben in Japan wirklich durch die Knochenmühle gegangen sind und bei WWE eigentlich, ich glaube, gerade Nakamura auch gar nicht mehr so heiß ist, da die allererste Geige zu spielen. Sein Vertrag ist so schlecht nicht, nach allem, was man gehört hat, da kann man mal chillen. Und dann ist es von WWE auch gar nicht so blöd, mit diesem doch immer noch strahlenden Namen, die Nakamura in Japan und Styles, muss man sagen, weltweit hat, die da mal in die Indies zu schicken und so ein bisschen anzuteasen, wo könnte es denn hingehen, was könnte es bedeuten. Ich selbst weiß nicht, was man bei WWE damit will, ob man den Workern einen persönlichen Wunsch erfüllt, ob man mit den Promotion eine Zusammenarbeit machen will, ob man da einen Fuß in die Tür kriegt, um sie auf sich zu übernehmen. Ich kann das noch nicht einordnen. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend. Bitte? Ich glaube einfach, dass das ein Move von Triple H bzw. von der Eigentumsfirma ist, weil Tony Khan eventuell, der erlaubt seinen Stars ja auch irgendwie in den Indies aufzutreten und damit da vielleicht nicht der ein oder andere doch noch abspringt und zur AEW wechselt. Ist aber nur meine Vermutung. Ja, kann gut sein, ne? Also das wäre eine Erklärung. Könnte sein, dass Hunter da so ein bisschen sich an Tony Khan orientiert. Könnte auch sein, dass Tony Khan gar keine Relevanz da für Hunters Moves hat. Vielleicht hat Hunter da auch gar nichts mit zu tun. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass Hunter da überhaupt nichts mit zu tun hat. Ja, wohl doch schon, weil ich denke mal, dass es über seinen Schreibtisch gehen wird, weil so wichtig wird er als Chief of Creative sein, dass er natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht, vielleicht sogar doch ein größeres, als ich mir gerade ausgedacht habe, in Bezug auf die Einsätze in anderen Ligen, sag ich mal, da zu sprechen hat. Aber einen anderen Aspekt fand ich noch richtig, richtig cool, das Zurückholen von Workern. Das ist etwas, was natürlich auch Vince mal gemacht hat. Ja, also das ist kein Geheimnis, was ich... Drew kannst du nehmen, Drew McIntyre. Den hat Vince 2014 entlassen und hat ihn, ich glaube, 2016 oder 17, ich weiß es nicht, nee, 16, glaube ich, war es, hat er ihn zurückgeholt. Erst NXT und dann Main Roster, wobei man eben auch nicht weiß, ob da nicht vielleicht damals schon Hunter die treibende Kraft für das Comeback war. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist für mich deswegen bezeichnend, dass Hunter diese Zurückholaktion jetzt macht, weil es doch zeitlich sehr, sehr nah nach dem Abgang von Vince waren. Und es waren vor allen Dingen auch mehrere Workerinnen und Worker, die er zurückgeholt hat. Und das fand ich dann doch schon interessant. Ich glaube, Bronson Reed war so einer. Dakota Kai, ich glaube sogar Io Sky war, die Io Sky war, glaube ich, noch da. Aber Dakota hat er zurückgeholt und noch ein paar andere. Und das war wirklich vielleicht schon wirklich eine Antwort auf das, was Vince gemacht hat. So nach dem Motto, pass mal auf, Vince, du bist jetzt weg. Und ich sehe wrestlerisch und auch sonst in diesen Leuten mehr als du. Und ich glaube, die passen auch besser in mein Konzept. Und deswegen hole ich sie jetzt mal zurück. Und das ist dann für mich schon wieder mehr, als Vince damals an Rückholaktion gemacht hat. Und spricht eine andere Sprache und setzt auch ein anderes Zeichen für mich. Und deswegen ist das tatsächlich ein Aspekt, den ich hier auch noch mit reinbringen wollte, durch die, sag ich mal, durch die Erwähnung des Kollegen, jetzt bin ich nochmal drauf gestupst worden, finde ich tatsächlich gut, weil das auch nochmal unterstreicht, dass Hunters Philosophie doch, gerade was das Wrestlerische als solches angeht, wohl tatsächlich eine andere zu sein scheint, als sie bei Vince vorherrschte. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Eindruck, es ist, glaube ich, Fakt. Also Bericht hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Hunter sich immer loyal zu Vince gestellt hat. Klar, er hat ja auch eine Menge zu verlieren, aber innerlich immer so ein bisschen gebrodelt zu haben scheint, was Booking-Entscheidungen angeht. Da gibt es auch genug Pressemitteilungen drüber. Das ist jetzt nicht herspekuliert. Das heißt, dass Hunter eine andere Philosophie als Vince hat, das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, fast schon so sagen. Und das wird auch durch solche Rückholaktionen immer wieder deutlich, die ich tatsächlich auch gut finde. Andi, bist du wieder da? Wir hatten gerade einen kleinen Aussetzer. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, ich habe nur gesagt, dass ich das gut finde, dass Hunter die Leute zurückholt und insofern dem User beipflichte. Vielen lieben Dank für eure Ausführungen. Und weil wir jetzt die ganze Zeit Männer gehört haben, die ihre Meinung zum Besten gegeben haben, und dementsprechend freue ich mich darauf, euch jetzt auf eine Sprachnachricht von einer Frau vorspielen zu können, und zwar von Tati. Bitteschön. Ich finde den Fortschritt mit Triple H auf jeden Fall besser, weil ich finde seine Bookings besser und ich finde auf jeden Fall die Storylines unter ihm besser organisiert und auch besser umgesetzt. So, das war ganz kurz und knapp. Da hat auch gerade mein Handy ein bisschen gesponnen, aber ich habe das ja Gott sei Dank alles hier nochmal zusammengefasst. Und zwar, Tati sagt, dass sie unter Vince auch nicht alles scheiße fand. Ich nehme mal an, dass man das Vince positiv auslegen kann. Dennoch findet sie den Fortschritt unter Triple H besser und die Bookings, wie man jetzt auch gerade noch hören konnte zum Schluss, sowie die Storylines unter ihm besser organisiert und umgesetzt. So, was versteht man in dem Kontext unter organisiert? Andi, hast du da noch ergänzend was zu sagen? Tatsächlich nicht. Ich herzliche Grüße gehen raus und ich sehe es wirklich genau wie sie. Sie hat es schön auf den Punkt gebracht. Das ist, sagte ich ja auch schon, auch für mich deutlich organisierter. Es ist strukturierter, hat mehr Hand und Fuß. Ich will mich hier gar nicht groß wiederholen, sondern freue mich, dass wir hier auf einer Linie liegen. Vielen lieben Dank. Benny, gibt's da noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Ja, gerne. Von mir auch natürlich schöne Grüße. Es ist besser organisiert und umgesetzt, ja, gehe ich mit. Allerdings dauert es mir halt einfach zu lange. Es dreht sich im Kreis, es wird irgendwie versucht, langgezogen zu sein. Manchmal erinnert es mich echt so an Dragon Ball Z, Son Goku gegen Freezer, wo der Kampf irgendwie 300 Folgen gefühlt lief. Und es ist nicht viel passiert. Und da deswegen bin ich da eher ein bisschen negativer eingestellt. Alles klar, dann springen wir einfach zur nächsten Sprachnachricht. Und mit der nächsten Sprachnachricht haben wir ebenfalls jemanden, der beim letzten Podcast auch schon zu hören war. Deshalb Bühne frei für Daniel Greenow. So, dann mal meine 50 Cent dazu. Ganz ehrlich, ich bin ganz klar Fraktion Nostalgie. Aber auch nur, weil Triple H noch zu wenig gemacht hat, sagen wir es mal ganz ehrlich. Da ist fast nur Bloodline, es ist immer groß dasselbe. Also die Entwicklung fehlt mir da einfach. Und da hat Vince in der Vergangenheit, gerade die Attitude Era, ey komm, die war mit das Geilste überhaupt. Die hat Wrestling geprägt wie nichts anderes. Und ich bin ganz klar Vince, weil damals, das war richtig shocking, das war anders, das war heftig, das waren so Stories. Da gab es auch mal bei Raw, ich erinnere nur an Mankind wird Champion bei Raw. Also wann wird es das heutzutage noch geben? Da weiß man, jedes Champion-Match wird höchstens beim PLE passieren oder sonst irgendwas. Deswegen wirklich ganz klar Vince McMahon und sein Booking von damals. So, wie man hören konnte, ist Daniel ganz klar Fraktion Nostalgie. Denn unter Triple H fehlt ihm, anders als bei vielen anderen hier, die wir bisher gehört haben, tatsächlich die Entwicklung. Er ist bisher auch der Einzige, außer Andy hat es eben, glaube ich, mal kurz angesprochen, der sich auf die Attitude Era bezieht, indem er sagt, dass das mit das Geilste überhaupt war und Wrestling geprägt hat wie nichts anderes. Er fand alles spannender und heftiger und als Beispiel dafür hat er sich jetzt mal Mankind rausgesucht, der damals bei Raw die WWF Championship gewonnen hat. Und sagt auch anschließend, dass er sowas heute nicht mehr geben würde und alles nur bei den PLEs defended wird. Benny, wie ich finde, ein interessanter Punkt. Was möchtest du denn zur Meinung von Daniel sagen? Ja, gehe ich mit. Nostalgie, ich verstehe diesen Punkt, als dass er sagt, Triple H hat noch nicht so viel geliefert. Ja, gehe ich voll mit. Attitude Era hat er erwähnt, die Andy vorhin, oder vorhin hatte Andy gemeint, wenn man sich das heute anguckt, wäre es peinlich. Ja, gehe ich auch mit. Man muss das immer in der Zeit sehen, genauso wie diverse Songs, die wir in den 90ern vielleicht cool fanden und die jetzt peinlich sind. Ne? Also so Kelly Family und so weiter, da wird Andy bestimmt auch gleich drauf anspringen. Ja, und dann, du hattest halt in der damaligen Zeit viel mehr Upper-Kader. Du hattest in diesem Champion-Gewusel, du hattest einen The Rock, du hattest einen Mankind, du hattest einen Stone Cold, du hattest zwischenzeitlich mal einen Rikishi mit dabei. Mir fällt jetzt gerade keiner mehr ein, aber es sind noch deutlich mehr und Andy wird vielleicht noch eins, zwei aufzählen. Und ja, die Haupttitel werden meistens bei den PLEs verteidigt. Du kannst dir zu 100% sicher sein, wenn bei Raw ein Titel verteidigt wird, ein Main-Titel, kein Mid-Card-Titel, ein Main-Titel, dann wird er nicht wechseln, weil sich das Zeug aufheben für die PLEs. Übrigens mag ich das Wort PLE nicht. Pay-Per-View gefällt mir besser, aber das ist auch wieder nur meine Meinung. Okay, alles klar. Andi, du bist ja doch noch einer von denen, die Wrestling seinerseits sehr früh verfolgt haben. Was möchtest du denn zu dem Ganzen sagen? Bitteschön. Ja, also ich finde, die beiden haben einen Aspekt reingebracht, der natürlich in keiner Weise negiert werden darf. Ich habe vorhin gesagt, und das sage ich auch wieder, dass die Attitude-Ära für mich sehr, sehr schlecht gealtert ist. Aber Benny sagte auch, und das auch völlig richtig, genau, herzliche Grüße gehen erstmal raus an unseren User, genau wie er auch, es ist aber egal, wie es altert, oder es ist zwar nicht egal, wie es altert, aber wichtig ist, wie es damals war. So, und das ist natürlich ein Faktor, und da kann der Attitude-Ära eigentlich niemand das Wasser reichen, ja, also wenn, egal, was du dir anguckst, ob du dir Ratings anguckst, ob du dir die Stimmung bei den Live-Events anguckst, ob du dir den Es passiert was Faktor bei den Shows anguckst. Das war something else, ja. Oder auch ganz wichtig, den Coolness-Faktor bei den Kids. Das war etwas, was bei der Attitude-Ära ihresgleichen gesucht hat und was du seitdem nie mehr auch nur annähernd erreicht hast. Und da kann diese Ära noch so schlecht altern, was sowieso immer aus der Perspektive der jeweiligen Betrachter gesehen werden muss und auch natürlich unterschiedlich ist. Aber selbst wenn sie schlecht altern sollte, ist das nur sekundär. Denn damals war es eben der heiße Scheiß sozusagen. Und Brando hat ja schon genug Namen gesagt. Es gibt so viele, ja. Also Take on Mankind, G-Generation X, Hunter und Shawn Michaels, die Outdoors, Road Dogg Jesse James und Billy Gunn und was auch immer, ja. Das hört ja gar nicht mehr auf, was da los war. Und damals war man in touch. Ich weiß aber auch damals noch nicht, oder ich weiß auch jetzt nicht, ob damals Vince derjenige war, der wirklich in touch war. Oder, wie ich schon andeutete, ob es ihm damals zugefallen ist und ob er, sag ich mal, Booker hatte. Ich will jetzt nicht Vince Russo und Konsorten da bringen, Gott bewahre, oder Bischof, die da auch viel, sag ich mal, kreiert haben und Vince war mit dabei, so nach dem Motto. Das müsste man nochmal genauer durchprüfen, was da Phase war. Man war ja auch eine Zeit lang auch noch im Kampf gegen WCW, das war dann nachher ja auch irgendwann erledigt, aber da haben sich ja die beiden auch die Bälle zugespielt. So, das war in der Tat wohl die mit Abstand heißeste Wrestling-Phase, was ich, welche Zeit willst du nehmen, 98 bis 2001 ungefähr. Das war ja so dieser crazy Shit. Und das kann man der nicht wegnehmen, ne? Da sind wir uns alle einig, aber ich überlege gerade, wie ich die Kurve da jetzt hinkriege zu der Attitude-Ära und der heutigen Zeit. Ich glaube, ich kriege es nicht hin. Deswegen versuche ich es auch gar nicht. Und lass tatsächlich die Aussage so stehen, unabhängig davon, ob sie jetzt gut oder schlecht altert, war die Attitude-Ära etwas, was eine Eigendynamik aufgenommen hat. Deswegen verstehe ich jeden Nostalgiefaktor bei diesem Ding, hundertprozentig. Und jetzt ist man in dem, wir verwalten unser eigenes Denkmal-Modus bei WWE. Und Hunter macht es, finde ich, gut, weil er auf die auf die wrestlerischen Aspekte setzt, kombiniert mit Sports Entertainment. Benny sagte, das ist irgendwie immer das Gleiche. Natürlich, da kommt ein Verwaltungsaspekt mit rein, aber es ist A, konstant und damit finde ich deutlich besser als bei Vince. Und wer weiß, vielleicht macht es irgendwann Klick und Wrestling wird wieder cool. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube nicht, weil damals dieser existenzielle Kampf zwischen WWF, hieß es ja damals noch, und WCW, wirklich gegenseitig sich stimuliert hat, da ging es ja auch um Existenzen, das ist heute nicht so. WWE und AEW können ohne Probleme koexistieren, tun das ja auch. Und ich glaube, Professional Wrestling als solches ist jetzt fertig letzten Endes. Und ich glaube, du kriegst es nicht mehr hin, dass du es nochmal so in den Hipster-Zeitgeist kriegst, wie es damals war. Und wenn, dann passiert es, ohne dass du es planen kannst, glaube ich. Und dann wird es auch unter Hunter passieren können, so wie unter Vince. Aber ich glaube, es war damals einfach eine Zeit. Und es waren auch die Superstars, die da waren. Das würde es heute gar nicht mehr geben. Damals waren die Stars die Liga. Und heute ist die Liga der Star. Man würde The Rock, ein Steve Austin, die würden in dieser Form sich gar nicht mehr entfalten können heute, glaube ich. Unter Hunter vielleicht wieder ein bisschen mehr als unter Vince zuletzt. Aber ich glaube, das war so ein Once-in-a-Lifetime-Ding und deswegen Nostalgiefaktor verstehe ich hundertprozentig, klar. Naja, du kannst ja auch, sorry, dass ich nochmal reinkriege, aber du kannst ja auch gefühlt jeden aus dieser Zeit nehmen und kannst ihn heute hinstellen und als Legende bezeichnen. Klar. Das hast du ja heute. Wen willst du aus der jetzigen Zeit, ich sag jetzt mal, in 30 Jahren hinstellen und sagen, das ist eine Legende, da fallen mir drei Leute ein. Das ist einmal Seth Rollins, das ist einmal Roman Reigns und das ist Kevin Owens. Und Kevin Owens ist schon eine Legende, weil er es schon so lange in den Indies eigentlich gemacht hat. Alright. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur nächsten Sprachnachricht, nachdem ihr das hier so schön ausführlich besprochen habt. Finde ich das sehr gut. Und diese ist von Leon. Der hat noch Folgendes zu ergänzen. Moin, also ich bin der Meinung, dass das Produkt von Triple H besser ist. Ich vertrete diese Meinung ganz einfach, weil ich schon vorher ein Riesenfan davon war, wie sich NXT unter ihm entwickelt hat. Ich finde auch, dass zum Beispiel die Story rund um die Bloodline sich da nochmal in eine vernünftige Richtung gedreht hat oder auch, dass er neue Talente, sprich einen Bron Breakker oder einen Carmelo Hayes, gut in den Main Roster integriert hat. Und ich glaube, dass unter anderem die beiden da wirklich nochmal zu richtigen Topstars heranwachsen können. Bei Vince hatte ich hauptsächlich irgendwie immer das Gefühl, dass das immer nur die gleichen Superstars waren und dass sich da alles immer nur gedreht hat. Es waren immer dieselben Stories und dass das irgendwann dann einfach nicht mehr interessant war. Bei Triple H glaube ich auch, dass man da den internationalen Schritt vernünftig gehen kann und hoffe, dass auch zum Beispiel mehr Forbidden Door PLEs stattfinden können, die wir uns ja auch schon lange wünschen. Ich glaube, dieser Auslandsschritt, den wird er gut da nochmal bringen. Und ich glaube, dass Triple H in den nächsten Monaten auch nochmal beweisen wird, warum er der Bessere ist und warum sich da eine gute Entwicklung stattfinden wird. Vielen lieben Dank und Grüße gehen raus an Leon. Denn er ist der Meinung, dass das Produkt von Triple H das Bessere ist, weil sich NXT unter ihm schon so stark entwickelt hat. Das hat Andy eben auch schon mal angesprochen am Anfang des Podcasts. Die Bloodline-Story habe sich seiner Meinung nach unter Hunter nochmal in eine vernünftige Richtung gedreht. Und zusätzlich findet er, dass Hunter auch Talente wie Bron Breakker oder Carmelo Hayes gut ins Main-Roster integriert hat. Bei Vince hatte er das Gefühl, dass immer nur dieselben Leute on top waren und sich auch bei den Stories wirklich nicht viel getan hat. Unter Triple H ist er der Meinung, dass man den internationalen Schritt vernünftig gehen kann. Da sind wir jetzt mal an einem Punkt angekommen, den wir bisher nämlich noch nicht hatten. Und hofft, dass man unter ihm auch Forbidden Door PLEs, also ich gehe mal davon aus, dass er die Zusammenarbeit mit TNA meint, veranstalten kann und zukünftig vielleicht auch mehr PLEs im Ausland veranstaltet werden, wie wir das ja auch beispielsweise bei Backlash in Frankreich gesehen haben oder halt eben bei uns hier mit Bash in Berlin. Anni, das war nun auch der erste Kommentar über Veranstaltungen im Ausland und internationale Schritte und Koexistenz mit Forbidden Door PLEs. Wie siehst du das Ganze denn? Also, was die Situation im Ausland angeht, glaube ich, dass da die Unterschiede zwischen Vince und Hunter gar nicht so groß sind, beziehungsweise, dass Hunters Mitspracherecht da vielleicht eher überschaubar ist, weil das ist keine Booking-Entscheidung, das ist keine Creative-Entscheidung, das ist eine Company-Entscheidung und Hunter muss dann drumrum booken um die Entscheidung, so wie er sich für die Saudi-Show diesen tollen Gürtel ausdenken musste. Und deswegen glaube ich, dass das eher ein Vergleich wäre zwischen Vince und der neuen Company-Führung. Und ich glaube, dass da die Differenzen tatsächlich nicht so groß sind, weil Vince hat den Saudi-Deal damals klar gemacht und Vince hätte auch ziemlich sicher diese Shows Bash in Berlin und so weiter auch gebookt, ganz, ganz sicher. Wenn der Markt das hergegeben hätte und man Vince das so vorgerechnet hätte, wäre Vince sofort dabei gewesen. Das hätte er, glaube ich, auch super gefunden, weil das genau sein Ding gewesen wäre. Und ich glaube, wie gesagt, dass Hunter hier gar nicht viel zu sagen hat. Inwiefern es so Forbidden Door-Geschichten auch unter WWE jetzt geben könnte, muss man mal abwarten. Ich glaube, es wird nicht mehr so kategorisch ausgeschlossen sein, wie es unter Vince noch war, wenngleich ja auch Vince schon ganz zart sich da stellenweise geöffnet hatte. Aber ich weiß nicht, ob WWE da A, Lust drauf hätte und B, selbst wenn sie es täten, ob sie das dann nicht vielleicht für eine charmante feindliche Übernahme sozusagen als Auslotungsmittel interpretieren würden. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dieses Forbidden Door Ding mit New Japan und AEW, das ist eine Geschichte, die am Ende, glaube ich, für AEW deutlich besser ausgegangen ist als für New Japan. Da hat man sich, glaube ich, in Japan ein bisschen mehr von versprochen. New Japan ist ja auch doch ein bisschen am Struggeln tatsächlich, nicht erst seit heute, sondern schon ein bisschen länger. Die meisten Stars sind ja mittlerweile bei AEW, die großen. Und ich weiß nicht, wer da mit WWE, sag ich mal, sich einlassen würde, denn am Ende wird es entweder so eine Pharma League sein, also eine Liga, die eh mit WWE schon zusammenarbeitet und quasi so ein Putzfisch ist, in Anführungszeichen. Vielleicht Impact Wrestling. Warum nicht TNA? Das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ich meine, wir hatten ja sogar auch schon mal, ich glaube, nicht nur einmal TNA-Worker auch schon im Rumble zugegen gehabt. Also, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Das passt irgendwie auch, ja? Also, TNA passt für mich deutlich besser zu WWE als AEW. Aber, boah, ich vermag tatsächlich nicht zu prognostizieren, inwiefern das Realität werden kann. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ein Tick größer, kann es aber nicht wirklich benennen und würde mich hier tatsächlich überraschen lassen. Vielen lieben Dank, Andy, für deine Ausführungen. Und dann frage ich doch einfach mal, Benny, wie ist denn deine Meinung über den, ich nenne es mal, internationalen Fortschritt? Naja, international waren sie ja schon immer. Wir sind ja jedes Jahr getourt. Ich bin der Meinung, dass sowas wie Bash in Berlin oder Backlash France, das ist einfach eine Hausschau, die man umbenannt hat, um mehr Geld damit zu machen. Das hast du aber schön, das hast du aber gerade schön ausgedrückt. Ja, nee, das ist ja meine Meinung. Ich glaube, und ich habe es auch in den Gruppen geschrieben, als Bash in Berlin lief, dass es für mich eine Hausschau ist. Die Stages waren jetzt nicht spektakulär. Auch Saudi-Arabien ist für mich übrigens auch nur eine aufgepustete Hausshow gewesen. Und einfach um mehr Kohle zu machen, schreibt man dann PLE hinten dran und Bash in Berlin, damit man die Tickets schön teuer dem internationalen Markt reinpfeffern kann. Aber das ist, wie gesagt, das ist meine Meinung zu dieser ganzen internationalen Sache. Zu der Sache mit der Zusammenarbeit mit TNA. Nur weil man Joe Henry ab und zu mal für NXT bookt, weiß ich nicht, ob man das weitermacht. Also ich bin da kein Freund von, denn du hast TNA einen Ziggler, der sich hätte noch ein bisschen entwickeln können und den dann nochmal bei NXT irgendwie zu bringen mit seinem, ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt heißt. Nick Nemeth mit diesem Gimmick zu bringen, weiß ich auch nicht, ob das so geil ist. Joe Henry funktioniert, weil er einen catchy Song hat. Und wir kennen viele Wrestler, oder ich ein Beispiel, der von TNA zu NXT kam, der einen catchy Song hatte, das war Glorious Bobby Roode. Von dem hört man, glaube ich, heute auch nichts mehr, aber ich glaube, der ist auch eher hinter den Kulissen jetzt tätig. Und ich bin kein Freund von der Zusammenarbeit zwischen TNA und WWE, denn wenn ich WWE schauen möchte, möchte ich WWE schauen, wenn ich TNA schauen möchte, möchte ich TNA schauen. Und ja, das kann sich eventuell so entwickeln wie die Zusammenarbeit zwischen AEW und New Japan Pro Wrestling. Allerdings sehe ich bei New Japan und AEW eine Augenhöhe. Das sind Parteien, die sind relativ gleich auf. Und WWE und TNA, da sind schon gefühlt Welten dazwischen. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Okay, vielen lieben Dank für deine Meinung. Und jetzt gehen auch direkt mal wieder ein paar Grüße raus an unseren WhatsApp-Kollegen Tobi. Der hatte sich nicht nehmen lassen, bei dem Thema dabei zu sein. Und dann würde ich doch mal sagen, hauen wir mal die Sprachnachricht raus. Tobi, bitteschön. Ich denke, auch wenn Vince McMahons Booking teilweise gerade zum Schluss sehr schlecht war, macht Triple H auch immer noch große Fehler. Beispielsweise das Booking von Bron Breakker, der ihn jetzt erst als übermächtigen Kämpfer darstellt, nur ihn dann zweimal gegen Sami Zayn und Jey Uso verlieren zu lassen. Und auch mit Jey Uso, dessen Titelrun jetzt 28 Tage ging. Das sind so Sachen, da frage ich mich doch, kann man das nicht anders lösen? Oder wie hätte Vince McMahon das gelöst? Wahrscheinlich mit einem Einroller. Oder irgendwas anderem Sinnlosen. Aber trotzdem sind beide nicht perfekt gewesen. Oder sind es nicht. Vielen lieben Dank, Tobi. Tobi ist eher so auf der Mittelschiene unterwegs und kritisiert zwar Vince, hat aber auch für Hunter Kritik übrig. Im Gegensatz zu Leon, den wir eben gehört haben, kritisiert er das Booking, welches Bron Breakker bekommen hat und fragt sich rhetorisch, wie das Ganze wohl unter Vince abgelaufen wäre. Wahrscheinlich mit dem Einroller, also das ist ja der Klassiker, ne? Entschuldigung. Hier gibt es also keine klare Tendenz in irgendeine Richtung. Und dementsprechend spiele ich den Ball auch wieder rüber zu dir, Benny. Gibst du unserem Kollegen da recht? Ja, Bron Breakker, den Titel so, ich glaube, nach einer Woche wieder abzunehmen und ihm dann wiederzugeben, war sinnlos. Nicht nur das, bleiben wir mal bei Bron Breakker. Ich glaube, dass der bei Vince kein Pfifferling gemacht hätte, dass er irgendwo in die Undercard gesteckt wäre oder eben mit Baron Corbin noch im Take-Team irgendwo in der Versenkung, weil Bron Breakker erinnert mich von seiner Statur her so ein bisschen an Ryback. Und Ryback hatte ja bei Vince dann mal böse verschissen, weil der sich ja auch ein bisschen laut gemacht hat und so weiter. Und man hat auch gemerkt, dass Vince da immer ein bisschen vorsichtiger geworden ist und eher auf die alten Leute gesetzt hat, die ihm, ich möchte sagen, hörig waren. Nennen wir mal einen Brock Lesnar zum Beispiel. Wir haben ja auch gesehen, dass ein Braun Strowman zum Beispiel fallen gelassen wurde von einem Vince und so weiter. Ich persönlich finde, dass man Bron Breakker, wenn man den richtig bookt, könnte das nächste Gesicht der Company sein, wie ein John Cena das damals war. Leider macht man es mit ihm nicht konsequent, wenn ich mir den Aufbau damals von John Cena anschaue, mit seiner, er hat ja im Grunde die Ruthless Aggression Ära eingeleitet und hat gefädelt mit Kurt Angle, beziehungsweise dann auch mit The Big Show und so weiter. Und hat bei WrestleMania 20, meine Lieblings-WrestleMania, hat er die US-Championship das erste Mal gewonnen. Da war der Titel aber auch noch was wert. Heutzutage ist er nichts mehr wert, in meinen Augen. Und ja, wir werden sehen, wie es mit Bron Breakker weitergeht. Das Talent hat er ja, ganz großer zu werden, finde ich. Wir werden sehen, was Vince, sage ich schon, was Triple H mit ihm anstellt. Genauso wie ein Bronson Reed werden wir auch sehen, was Triple H mit ihm anstellt. Alles klar. Vielen lieben Dank, Benny, für deine Ausführungen. Andi, hast du dich auch schon mal bei der einen oder anderen Sache gefragt, wie es wohl unter Vince gelaufen wäre? Also Dinge, die bereits unter Hunter passiert sind, wie die unter Vince gelaufen wären? Ja, also ich finde den Aspekt, den Tobi da angebracht hat, eigentlich ziemlich gut. Er sagt, Vince war nun nicht so doll, unter Hunter ist auch nicht alles perfekt. Da würde ich gar nicht widersprechen wollen, dass unter Hunter alles super ist. Hatte ich ja auch eingangs schon gesagt. Die Personalie Bron Breakker finde ich in diesem Zusammenhang sehr gut, weil ich auch mit seinem Booking nicht wirklich happy bin. Es war nicht gut, dass er gegen Sami Zayn den Titel verloren hat, und es war auch nicht gut, dass er gegen Jey Uso verloren hat. Finde ich zumindest. Aber Breakker schafft es tatsächlich, dass das ein Stück weit abperlt an ihm. Das ist bemerkenswert. Ist aber keine Frage des Bookings, sondern eine Frage des Wrestlers. Und da habe ich tatsächlich auch, das ist eine von den Sachen, wo ich nicht happy bin, was Hunter gemacht hat. Anders sehe ich es bei Jay tatsächlich. Jay fand ich okay, diese Regentschaft von 28 Tagen, und ich fand sie deswegen okay, auch dass sie nach 28 Tagen wieder beendet wurde, weil sie eben einen Grund hatte. Klar, jetzt kann man sagen, ist das so glücklich, dass du die IC Championship opferst oder degradierst zu einem Baustein der Bloodline-Story? Darüber kann man natürlich immer geteilter Meinung sein, aber zumindest ist es mal ein Grund. Und unter Vince McMahon haben wir Titelwechsel en masse gehabt, die überhaupt keinen Grund hatten. Und wie Tobi so schön sagte, häufig auch mit einem Einroller, um diesen Aspekt dann nochmal aufzugreifen. Und deswegen bin ich da immer noch deutlich positiver, weil bei Hunter hat vieles einen Sinn. Über den kann man natürlich immer streiten, aber er ist zumindest da. Und unter Vince hatten auch Titelwechsel sehr, sehr häufig überhaupt keinen Sinn. Dann hieß es so, wir packen den Gürtel jetzt mal zu dem und dem, sondern du greif mal nach dem Brassring, und wenn du ihn greifen kannst, ist gut, und wenn nicht, dann hast du selber Schuld, du bist dann Kacke und gehst wieder zurück ins zweite Glied. Das ist einfach kein Booking. Das ist Katastrophe, finde ich. Und deswegen bin ich nach wie vor mit Hunter deutlich zufriedener. Vielen lieben Dank. Tja, meine lieben Damen und Herren, jetzt ist es auch schon wieder soweit und wir kommen zur letzten Sprachnachricht des Abends, und diese ist von Philipp. Moin, hier ist der Philipp aus Hamburg. Also erst einmal, ich finde es ein bisschen schwierig, eine Ära von Jahrzehnten mit der kurzen Zeitspanne von Triple H zu vergleichen. Aber ich glaube, jeder war erstmal glücklich, dass Vince weg war, eine Erleichterung. Da hätte auch Vince Russo sitzen können. Für den ersten Moment wäre alles besser gewesen als Vince. Obwohl ich persönlich muss auch sagen, zum Beispiel die Bloodline-Storyline war ja auch mit Vince noch angefangen. Hat Triple H im Endeffekt nur übernommen. Also wie es unter Vince ausgegangen wäre, weiß man auch nicht. Jetzt aktuell finde ich es alles schon nur so aufgewärmter Kram. Ist schwierig zu gucken, egal ob Raw oder SmackDown. Der Hype flacht, finde ich, wieder so leicht ab. Man sieht auch, Tony Khan zum Beispiel wurde die ersten Jahre hochgehypt und wird dann fallen gelassen. So wird es, glaube ich, Triple H jetzt bald auch gehen. Alright, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Und Philipp findet es halt generell schwierig, eine Ära von Jahrzehnten mit der Dauer zu vergleichen, die Hunter jetzt im Amt ist. Ne? Ist ja auch irgendwo, kann man ja verstehen. Er ist aber der Meinung, dass es erstmal nur darum ging, dass Vince überhaupt weg war. Und es im Prinzip erstmal irrelevant war, wer die Nachfolge antritt. Und ich musste gerade ein bisschen lachen, Andi, weil du eben mal Vince Russo in den Mund genommen hast. Und er gerade sagt, ja, es hätte auch ein Vince Russo sein können. Der im ersten Moment wäre einfach alles besser gewesen als Vince. Ja, zur Bloodline-Storyline sagt er, dass sie ja unter Vince angefangen hat und Hunter sie nur fortführen musste. Aktuell findet er, dass das alles nur so aufgewärmter Kram ist und das ist schwierig zu gucken, egal ob Raw oder SmackDown, und der Hype um Triple H flacht ab. Andi, als jemand, der sich die Weeklies regelmäßig anschaut und mit Chris ja unseren schönen Weekly-Podcast darüber macht, kannst du das in irgendeiner Form bestätigen oder lässt sich das jedes Mal ganz entspannt runtergucken? Nee, also ich finde, er hat sehr viele gute Sachen gesagt tatsächlich, wo ich sofort beipflichten würde. Das erste ist, glaube ich, etwas, was man von Anfang an hätte sagen können oder unter diesem Stern man diese Podcast-Folge hätte schauen müssen oder hören müssen, besser gesagt. Ist natürlich richtig. Du kannst die paar Monate, die Hunter jetzt an Bord ist, natürlich nicht wirklich vergleichen mit dem, was Vince McMahon da, was ich fast 40 Jahre lang gemacht hat. Vielleicht waren es sogar 40 Jahre, so roundabout, kommt sogar hin ungefähr. Da muss man erstmal die Zeit ins Land ziehen lassen. Und die Frage ist, ob Hunter überhaupt so lange gelebt. Dann wäre er ja auch bald 90. Also da hat er gut was zu tun. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass den Satz, den würde ich auch genauso unterschreiben. Als Vince gegangen ist, hätte es erstmal jeder machen können und es wäre sowieso besser gewesen. Das klingt zwar hart und ist in der Form sicherlich auch jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich weiß, was er damit sagen will und ich teile diese Auffassung tatsächlich auch. Das hätten auch wir drei hier machen können. Ja, und es wäre bestimmt nicht schlechter gewesen als das, was Vince da immer wieder durch die Gegend gebuckt hat. Der einzige Name, den ich da vielleicht nicht genannt hätte, war Vince Russo. Bei dem hätte ich auch die Erwartung gehabt, dass es vielleicht auf dem gleichen Level geblieben wäre. So nach dem Motto, schlecht, aber anders schlecht, keine Ahnung. Aber musste ich schmunzeln, weil er hat, finde ich, einer genialen Aussage dann gleich einen kleinen Dämpfer hinterher geschickt. Also Vince mit Vince zu ersetzen, hey, da weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Aber ansonsten bin ich tatsächlich auch bei ihm. Ich kann auch total verstehen, dieses kalte Kaffee-Argument. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz mal gebracht. Bei der Bloodline wiederholt sich jetzt was. Und es ist natürlich auch, es ist nicht immer leicht zu gucken. Ich finde es auch teilweise anstrengend und bin auch froh, dass man spulen kann ab und zu. Ne? Aber das ist eben immer so das Problem. Wenn du auf Long-Term-Storytelling setzt, dann hast du natürlich, das sagte Benny ja auch, dann hast du natürlich ab und zu mal Déjà-vu-Effekte, dass das sich so ein bisschen abnutzt. Und das ist natürlich auch nicht immer toll. Und am liebsten hätten wir natürlich, und das ist das, was die Attitude-Ära ja in den Augen ihrer Fans damals hatte, da war ja gefühlt jede Raw-Ausgabe irgendwie frisch. Irgendwas ist da schon passiert, irgendwas Cooles. Und das ist jetzt natürlich auch nicht so. Unter Vince ist gefühlt gar nichts passiert und wenn, war es meistens schlecht, weil es keine Nachhaltigkeit hatte. Unter Hunter passiert gar nicht mal so viel, sozusagen. Aber, wenn man ehrlich ist, bei den NXT-Weeklies war es ja auch nicht immer so, dass da bei den Weeklies die Hütte abgerissen wurde. Aber sie waren meistens konsequent erzählt. Das sind die Weeklies im Main-Roster jetzt auch. Und bei den Pay-Per-Views hat man dann meistens delivered. Und das tut man, finde ich, bei den meisten WWE Main-Roster-Pay-Per-Views auch. Benny sagte, die Saudi-Show war für ihn eine bessere House-Show. Fand ich nicht. Fand ich wrestlerisch tatsächlich einen Tick stärker als nur eine House-Show. Über den Sinn und Unsinn der Show müssen wir natürlich nicht reden. Ja, das machen wir gefühlt jedes Jahr, wenn es soweit ist. Aber wrestlerisch haben die sich im Vergleich zu den ersten Shows, finde ich, deutlich gesteigert und fällt auch gar nicht so groß ab zu den anderen Pay-Per-Views oder Premium-Live-Events, nennt es wie sie wollt, mir noch Wumpe. Und das ist bei Hunter, finde ich, geblieben, dass du in den Weeklies ab und zu auch Leerlauf hast, das ist so. Aber bei den Pay-Per-Views meistens eine solide bis richtig solide oder gute, ordentliche Show raushaust. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, ist ja nett, aber geht auch irgendwie besser. Ja, ich glaube auch, dass es besser geht. Das ist dann der nächste Schritt. Also wenn man jetzt so darstellen würde, würde ich sagen, Vince, danach kommt Hunter und danach kommt vielleicht irgendwie Hunter mit Pep oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Also ich kann das verstehen, dass man sich in den Weeklies vielleicht ein bisschen mehr Freshness wünscht. Jetzt, wenn Raw kürzer ist, mag es vielleicht kommen, aber also ich glaube, der X-Faktor, der wäre in der Tat auch, der ist noch da. Also da ist noch nicht alles ausgeschöpft. Und insofern möchte ich unserem User hier eigentlich in allen Bedingungen zustimmen, bis auf Vince Russo. Ja, gut, ihr seid ja auch zwei Nordlichter, da passt das doch auch wieder ganz gut. Benny, wie sehr bist du denn in den Weeklies drin? Und denkst du, dass der Hype um Triple H abflacht, wie es gerade Philipp gesagt hat? Also erstens möchte ich zu Andy noch sagen, Vince McMahon war Mehrheitseigner und Chef von World Wrestling Entertainment 41 Jahre lang. Habe ich gerade recherchiert. Hui! Ja, das ist, also 41 Jahre ist krass, so alt bin ich noch nicht mal. Und Andy auch nicht, Roddy fast. Ne? Wollte ich nochmal sagen. Der Hype um Triple H abflacht. Ich glaube nicht. Ich finde persönlich, dass Triple H stellenweise noch viel zu vorsichtig ist mit dem, was er tut. Es werden so Sachen wie der Angriff von Kevin Owens auf Randy Orton? Jo. Ich glaube, ja genau, auf Randy Orton. Wird irgendwie online ausgestrahlt und nicht irgendwie nächste Woche dann auch bei Raw gezeigt, einfach um ein bisschen Sendezeit zu füllen und was Spannendes zu haben mit Erklärung von Kevin Owens. Ach so, du meinst, ich muss gerade dazwischengrätschen, du meinst, wo Kevin Owens Cody angegriffen hat, Backstage. Genau, ja, das war Cody. Genau. Ja. Cody, da meinte ich Cody, Entschuldigung, ich wusste es nicht mehr genau. Oder aber jetzt auch bei NXT, wo du Liv Morgan und ihre Handlangerin siehst, die Rhea Ripley mit Baseballschlägern verdroschen haben. Warum bringst du sowas nicht bei Raw? Warum musst du sowas zu NXT schicken? Das verstehe ich halt nicht. Es kann er machen, wie er möchte. Ich persönlich glaube einfach, dass wenn du sowas bringst bei einer Raw-Ausgabe, wo du weißt, du hast ein bisschen Leerlauf, dass das doch ein bisschen mehr kickt. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass die WWE unter Hunter wieder etwas brutaler wird, auch mit diesen, wie zum Beispiel jetzt diese Szene mit Liv Morgan und Rhea Ripley mit den Baseballschlägern bei NXT, da lief das Blut etc. Oder auch das Hell in a Cell Match zwischen CM Punk und Drew McIntyre, was ja auch relativ blutig war. Es muss halt dazu passen. Und im Moment finde ich, dass Triple H einfach noch ein bisschen zu vorsichtig ist und Vince sich nicht in seiner Endzeit, aber so um die 2000er rum, 98, ich würde sogar so weit gehen bis 2006, ich würde die Ruthless Aggression Era auch noch mit reinnehmen, dass er sich da einfach mehr getraut hat und Triple H sich im Moment eben noch nicht so viel traut. Alright, okay, da ist ja dann wahrscheinlich noch Luft nach oben, hoffe ich doch. Ja, meine Lieben, das war sie also, unsere zweite Ausgabe des Wrestling-Quartett-Formats. Wie ihr hören konntet, haben wir wie immer hochkarätige Gäste mit am Start. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, hey, da will ich auch mal mit dabei sein, ist das überhaupt kein Problem. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Teil unserer WhatsApp-Community zu werden. Geht dafür einfach auf www.whatsapp.wrestling-infos.de und werdet Teil unserer Community. Vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal mit dabei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Benny und Andy und erteile Ihnen hiermit das Schlusswort. Ja, Benny, hau mal raus. Ja, Andy, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, es war eine schöne Diskussion. Wir waren uns zwar nicht, oder waren wir uns einig, aber in manchen Punkten waren wir uns bestimmt einig, in manchen Punkten waren wir uns nicht einig. Aber das ist eigentlich das Schöne am Wrestling, dass man sich eben nicht einig sein muss. Wir sind beide Personen, die das Produkt gerne mögen, die uns das gerne anschauen und wir dann ja, gerne diskutieren darüber. Und das fand ich eigentlich jetzt sehr angenehm. Danke dafür und danke an alle, die Sprachnachrichten geschickt haben. Und schönen Gruß an Tobi nochmal separat, das habe ich nämlich vorher nicht gesagt. Und ja, Andi, bitteschön. Ja, ich sage auch herzlichen Dank an euch beide, an die Userschaft. Ich fand die Aussprüche, die Beiträge sehr cool, ehrlich gesagt. Also das war wirklich fundiert, da war nachgedacht, das waren interessante Aspekte. Bei jeder Sprachnachricht haben wir dann eine neue Stichworte bekommen, über die man sich dann so ein bisschen auslassen konnte. Finde ich sehr, sehr schön. Spricht auch so ein bisschen für unsere Community hier tatsächlich. Also ich selbst bin nicht in den WhatsApp-Gruppen, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber ich weiß, dass da richtig viel Herzblut und Energie reingesteckt wird. Und freut mich echt, dass da qualitativer, hochwertiger Content hier in diese Podcast-Runde reingetragen wurde, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an meinen Chris, ist ja klar. Grüße gehen raus an Thorsten, der sich in den letzten Wochen sehr verdient gemacht hat, was die Arbeit an den Podcasts angeht. Und ja, wir müssen mal gucken, wenn das jetzt hier rauskommt, vielleicht kommt es ja in dieser Woche am Mittwoch raus. Donnerstag ist eigentlich angedacht, dass wir live raufgehen. Hoffentlich hält meine Internetverbindung. Also das ist so ein kleiner X-Faktor, den wir noch berücksichtigen müssen. Aber ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank nochmal an alle Beiträge. Und ja, macht es gut. Gern geschehen. Tschüss. Tschö. Ciao.